ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer, Folge 2. 30. April 1945, Befreiung des Konzentrationslagers Dachau. Von seinem Bett im Krankenrevier des Konzentrationslagers Dachau beobachtete der Häftling Edgar Kupfer-Kobawitz am 30. April 1945, einen Tag nach der Befreiung durch amerikanische Soldaten: Überall im Lager wehen jetzt von den Blocks die Fahnen in den Farben aller Länder, die hier vertreten sind. Wo sind sie nur hergekommen? Dachau, wie immer. Viele Häftlinge gehen auf der Lagerstraße. Aber sie gehen. Sie schleichen nicht so in ihrem Gang. Sie gehen freier, unbeschwerter. Alle sind sehr beruhigt, weil die Amerikaner jetzt unseren Schutz übernommen haben. Ich glaube, für jeden von uns wird das Wort Amerikaner das Leben lang einen goldenen Klang haben. Das Konzentrationslager Dachau war im März 1933 errichtet und schon bald zu einem Synonym für schrankenlosen staatlichen Terror geworden. Es diente als eine Art Laboratorium für alle Formen der Gewalt, die unter der Regie der SS erprobt und in den folgenden Jahren auch auf andere Konzentrationslager übertragen wurden. Gerüchte über das, was im Lager geschah, machten die Runde und waren dem Regime wegen ihrer Abschreckungswirkung durchaus willkommen. »Lieber Gott, mach mich stumm, dass ich nicht nach Dachau komm«, wurde zur weit verbreiteten Flüsterparole im Dritten Reich. Die Befreiung Dachaus wurde daher, noch mehr als die Buchenwalds am 11. April und Bergen-Belsens 3 Tage später, zum Symbol für das Ende des nationalsozialistischen Terrorsystems, so wie das Aufziehen der roten Fahne auf dem Reichstag zum Sinnbild für die endgültige Niederlage Hitlerdeutschlands wurde. In den letzten Monaten des Krieges hatten sich die Bedingungen im Stammlager Dachau dramatisch verschlechtert. Ständig trafen neue Transporte aus den evakuierten Konzentrationslagern in Osteuropa ein, sodass das Lager hoffnungslos überfüllt war. Die ohnehin völlig unzureichenden Lebensmittelrationen wurden weiter gekürzt, die hygienischen Bedingungen spotteten jeder Beschreibung. Viele Häftlinge fielen einer Flecktyphus-Epidemie zum Opfer. Allein vom Dezember 1944 bis zum Tag der Befreiung kamen über 14.000 Menschen um. In der zweiten Aprilhälfte, als bereits der Geschützdonner in der Ferne zu hören war und amerikanische Tiefflieger über dem Areal auftauchten, verdichteten sich die Anzeichen, dass die SS im Begriff war, aus dem Lager abzuziehen. Um die Spuren ihrer Untaten zu verwischen, ließ sie Unmengen von Akten verbrennen. Die Stimmung der Häftlinge schwankte zwischen der Hoffnung auf Befreiung und der Furcht, noch in letzter Stunde einem Massaker zum Opfer zu fallen. Am 26. April rückten die Arbeitskommandos nicht mehr aus. Die Häftlinge mussten auf dem Appellplatz antreten. Gegen Abend wurden 6.887 Lagerinsassen gezwungen, sich in 3 Blöcken in Marsch zu setzen. Ihnen folgten schwer bewaffnete SS-Männer mit Hunden. Dem Zug schlossen sich noch weitere Gruppen aus verschiedenen Außenlagern an, sodass es schließlich rund 10.000 Menschen waren, die sich Richtung Süden bis nach Bad Tölz schleppten. Die Einwohner der Gemeinden, durch die sich der Elendszug wälzte, reagierten zum Teil gleichgültig, zum Teil aber auch erschrocken und verängstigt. Zum ersten Mal wurden sie ganz unmittelbar mit den Verbrechen des Regimes konfrontiert. Wer Mitleid zeigte und den Entkräfteten ein Stück Brot zustecken oder ein Getränk reichen wollte, wurde nicht selten von den SS-Aufsehern daran gehindert. Am Morgen des 2. Mai, nach einem Nachtlager in einem Wald nahe Warkirchen, konnten die Häftlinge schließlich aufatmen. Die Wachmannschaften waren verschwunden. Wie viele der Verschleppten auf dem Todesmarsch am Wegesrand gestorben oder erschossen worden waren, ist nicht sicher. Ihre Zahl wird auf 1.000 bis 1.500 geschätzt. Für die im Stammlager verbliebenen rund 32.000 Häftlinge hatte die Stunde der Befreiung schon früher geschlagen. Gegen Mittag des 29. April erreichten Angehörige der 45. Thunderbird-Infanteriedivision unter Lieutenant Colonel Felix Sparks das riesige Areal des Lagers. Edgar Kupfer-Kobawitz hat in seinem Tagebuch den Augenblick festgehalten. Plötzlich draußen Geschrei, Gelaufe, Gerenne. Die Amerikaner sind da, die Amerikaner sind im Lager. Ja, sie sind auf dem Appellplatz. Alles gerät in Bewegung. Kranke verlassen die Betten, die fast Gesunden und das Personal rennen auf die Blockstraße, springen aus den Fenstern, klettern über die Bretterwände. Alles rennt auf den Appellplatz. Man hört von Weitem bis hierher das Schreien und Hurrarufen. Es sind Freudenschreie. Immer noch läuft und rennt alles. Die Kranken haben erregte, verklärte Gesichter. Sie sind da, wir sind frei, frei! Bevor die amerikanischen Soldaten bis zum eigentlichen Lagergelände vordrangen, stießen sie auf einen auf einem Nebengeleis abgestellten Güterzug, in dem sich die Leichen von 2000 Häftlingen befanden, die auf dem Transport von Buchenwald nach Dachau verhungert und verdurstet waren. Der Schock über die grausige Entdeckung verstärkte sich noch, als sie im Lager selbst hunderte über das ganze Areal verstreute Leichen vorfanden. Dantes Inferno schien blass gegen die reale Hölle von Dachau, beschrieb Lieutenant Colonel Sparks den Anblick. Etliche Männer der ersten Kompanie, allesamt kriegsgewohnte Veteranen, wurden aufs Höchste erregt. Manche weinten, während andere in Raserei gerieten. In dieser aufgebrachten Stimmung erschossen die GIs einen Teil der SS-Männer, derer sie habhaft werden konnten. Erst Sparks entschlossenes Eingreifen verhinderte, dass die Erschießungen fortgesetzt wurden. Gegen Abend hatte sich die Lage beruhigt. Gemeinsam mit dem Internationalen Häftlingskomitee konnten sich die Amerikaner daran machen, die Kranken zu versorgen. Aber auch nach der Befreiung starben noch täglich ehemalige Häftlinge. Edgar Kupfer-Koberwitz, der Chronist von Dachau, überlebte. In seinem letzten Eintrag vom 2. Mai schrieb er: »Ich muss jetzt unbedingt aus dem Revier, sehen, wie es im Lager aussieht. Vor allen Dingen aber ist es wichtig, die Manuskripte, das Tagebuch, das Buch über Dachau und die anderen schriftlichen Sachen aus ihrem Versteck zu heben, in Gegenwart der Amerikaner, so dass später niemand sagen kann, es sei vielleicht gar nicht hier geschrieben worden.« Ernennung von Großadmiral Dönitz zu Hitlers Nachfolger. Am 30. April um 18.35 Uhr ging im Hauptquartier des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine, Großadmiral Karl Dönitz, in Plön ein Telegramm Martin Bormanns ein. Anstelle des bisherigen Reichsmarschalls Göring setzte der Führer Sie, Herr Großadmiral, als seinen Nachfolger ein. Schriftliche Vollmacht unterwegs. Ab sofort sollen Sie sämtliche Maßnahmen verfügen, die sich aus der gegenwärtigen Lage ergeben. Dass Hitler bereits seit 3 Stunden tot war, verschwieg Bormann. Ja, er hatte das Telegramm wohl absichtlich so formuliert, dass Dönitz in dem Glauben belassen wurde, der Diktator sei noch am Leben. In seinem in der Nacht vom 28. auf den 29. April diktierten politischen Testament hatte Hitler tatsächlich Dönitz zu seinem Nachfolger als Staatsoberhaupt bestimmt, allerdings nicht als Führer und Reichskanzler, sondern mit dem Titel Reichspräsident, den er seit dem Tode Hindenburgs im August 1934 abgeschafft hatte. Dönitz zur Seite gestellt hatte er als Reichskanzler, Propagandaminister Goebbels und mit dem neu geschaffenen Amt eines Parteiministers seinen Sekretär Bormann. Noch in derselben Nacht hatte Hitler angeordnet, das Testament in 3 Ausfertigungen aus Berlin herausbringen zu lassen. Ein Exemplar sollte an Dönitz, ein zweites an den neuen Oberbefehlshaber des Heeres, Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner, und ein drittes an die Münchner Parteizentrale gehen. Doch keiner der ausgesandten Kuriere erreichte sein Ziel. In seinen 1963 veröffentlichten Memoiren hat Dönitz bekundet, ihn habe die Ernennung zu Hitlers Nachfolger unvorbereitet getroffen. Niemals hatte er mir gegenüber die geringste Andeutung gemacht, dass er mich als seinen Nachfolger in Betracht gezogen hätte. Nie war ich selbst auf den Gedanken verfallen, dass mir eine solche Aufgabe gestellt werden könnte. Doch so überraschend war Hitlers Entscheidung nicht. Denn Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der Luftwaffe, den der Diktator in seiner Reichstagsrede zu Beginn des Krieges am 1. September 1939 als designierten Nachfolger für den Fall seines Todes präsentiert hatte, hatte viel an Wertschätzung verloren, seit die alliierten Kampfflugzeuge und Bombengeschwader die Luftherrschaft über den Kontinent errungen hatten. Dass sich der Reichsmarschall nach dem letzten Geburtstagsempfang Hitlers am 20. April 1945 als erster unter seinen Paladinen nach Süddeutschland davongemacht hatte, war übel vermerkt worden. Vollends in Ungnade fiel er 3 Tage später, als er in einem Telegramm vom Obersalzberg anfragte, ob die Nachfolgeregelung in Kraft treten solle, da Hitler offenbar seiner Handlungsfreiheit beraubt sei. Der Diktator interpretierte den Vorstoß als einen Akt der Illoyalität, ließ Göring unter Hausarrest stellen und enthob ihn aller seiner Ämter. Auch Heinrich Himmler, der zweitmächtigste Mann des Regimes, hatte sich um die Gunst Hitlers gebracht. Am Abend des 28. April war im Führerbunker bekannt geworden, dass der Reichsführer SS über den schwedischen Diplomaten und Vizepräsidenten des schwedischen Roten Kreuzes, Graf Volke Bernadotte, versucht hatte, Verhandlungen mit Eisenhower anzuknüpfen, mit dem Ziel, eine Kapitulation der deutschen Streitkräfte im Westen in die Wege zu leiten. Hitler schäumte vor Wut, als er die Nachricht erhielt. Ausgerechnet Himmler, dessen SS-Männer auf die Devise »Unsere Ehre heißt Treue« eingeschworen waren, hatte ihn nun hintergangen und führte sich bereits auf, als sei er sein Nachfolger. In seinem Testament schloss er Himmler und Göring aus der Partei und von allen Staatsämtern aus, weil sie durch Geheimverhandlungen mit dem Gegner und den Versuch, die Macht an sich zu reißen, dem Land unabsehbaren Schaden zugefügt hätten. An Himmlers Stelle wurden der Münchner Gauleiter Paul Giesler zum Innenminister und der Breslauer Gauleiter Karl Hanke zum Reichsführer SS und Chef der Polizei ernannt. Am Vormittag des 30. April informierte Bormann Großadmiral Dönitz. Himmler habe, laut Feindrundfunk, über Schweden den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht und der Führer erwarte, dass gegen alle Verräter blitzschnell und stahlhart vorgegangen werde. Der Großadmiral begab sich daraufhin gegen 15 Uhr zur Polizeikaserne in Lübeck, wo sich Himmler inzwischen einquartiert hatte, und stellte den Reichsführer SS zur Rede. Der aber bezeichnete die Reuters-Meldung über seine Verhandlungen mit Bernadotte als eine glatte Erfindung und Dönitz gab sich vorerst mit dieser Erklärung zufrieden. Göring und Himmler kamen also als Nachfolger Hitlers nicht mehr in Betracht. Und unter den ranghohen Militärs war Dönitz der Einzige, zu dem der Diktator noch volles Vertrauen besaß. Im Januar 1943 hatte er ihn zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine ernannt und der Großadmiral dankte ihm den Gunstbeweis mit bedingungsloser Loyalität. Noch vor dem Nürnberger Militärtribunal machte er aus seiner schrankenlosen Verehrung für den Führer keinen Hehl. Er habe in ihm die gewaltige Persönlichkeit gesehen, mit einer außerordentlichen Intelligenz und Tatkraft, mit einer geradezu universalen Bildung und einem kraftausströmenden Wesen und mit einer ungeheuer suggestiven Kraft. Hitler behandelte Dönitz anders als viele Befehlshaber des Heeres mit Respekt, redete ihn stets mit »Herr Großadmiral« an und mischte sich nur wenig in die Belange der Kriegsmarine ein. Noch bis in das Frühjahr 1945 hinein glaubte Dönitz, durch die Entwicklung und den Einsatz neuer U-Boot-Typen, die vom gegnerischen Radar nicht geortet werden konnten, eine Wende in der Seekriegsführung herbeiführen zu können. An die Marineoffiziere richtete er am 7. April einen fanatischen Durchhalteappell. »Unsere militärische Pflicht, die wir unbeirrbar erfüllen, was auch links und rechts und um uns herum geschehen mag, lässt uns wie ein Fels des Widerstandes kühn, hart und treu stehen. Ein Hundsfott, wer nicht so handelt. Man muss ihn aufhängen und ihm ein Schild umbinden. Hier hängt ein Verräter.« Drei Tage später forderte er in einem Erlass an die Kommandeure der Kriegsmarine, gemäß dem Befehl des Führers, bis zum Letzten zu kämpfen. Es heißt dann siegen oder fallen. Noch in den letzten Kriegstagen schickte Dönitz Marinesoldaten in den aussichtslosen Kampf um Berlin. Am Nachmittag des 21. April, als Berlin bereits unter russischem Artilleriefeuer lag, fand eine letzte Unterredung zwischen Hitler und Dönitz statt. In der Frühe des 22. April verließ der Großadmiral mit seinem Stab die Reichshauptstadt in nordwestlicher Richtung. Der Konvoi kam nur langsam voran, weil die Straßen durch zurückflutende Wehrmachtseinheiten und Flüchtlingstrecks verstopft waren. Gegen Mittag erreichten sie ihr Ziel, Plön in Holstein, wo ein paar Baracken für das neue Quartier freigemacht worden waren. Durch bewegliche Marinefunktrupps konnten die Verbindungen mit allen Befehlsstellen im Nordraum, aber auch mit Berlin, aufrechterhalten werden. Siegfried Unselt, der spätere Suhrkamp-Verleger, gehörte einem dieser Trupps an. 1995, 50 Jahre nach Kriegsende, erinnerte er sich: »Über unseren Sender liefen die entscheidenden Meldungen der letzten Kriegstage. Ich war 20 Jahre alt, im Mannschaftsdienstgrad eines Obergefreiten, hatte 3 Jahre als Marinefunke an Kriegsfronten gedient und erhielt nun den Auftrag, für die Funkarbeit neue, bisher nicht verwandte Codes zu benutzen, um die an Dönitz gerichteten oder von ihm ausgehenden Funksprüche zu entschlüsseln oder zu verschlüsseln. So war seine Funkstation auch die erste, die am späten Nachmittag des 30. April das Telegramm Bormanns aufnahm, das Dönitz zum Nachfolger Hitlers bestimmte. Nachdem sich der Großadmiral von der ersten Überraschung erholt hatte, bestellte er noch am gleichen Abend Heinrich Himmler, den er gerade am Nachmittag in Lübeck aufgesucht hatte, zu sich. Die Unterredung fand gegen Mitternacht statt. Der Reichsführer SS erschien in Begleitung von 6 bewaffneten SS-Offizieren, so als wolle er demonstrieren, dass mit ihm als Machtfaktor zu rechnen war. Dönitz seinerseits hielt, glaubt man seinen Erinnerungen, als Vorsichtsmaßnahme griffbereit eine entsicherte Pistole unter Papieren verborgen. Er gab Himmler den Funkspruch Bormanns zum Lesen und beobachtete, wie sich dessen Gesicht veränderte. Es drückte großes Erstaunen, sogar Bestürzung aus. Eine Hoffnung schien in ihm zusammenzubrechen. Er wurde sehr blass. Er stand auf, verbeugte sich und sagte, »Lassen Sie mich in Ihrem Staat der zweite Mann sein.« Dönitz reagierte auf dieses Anerbieten offenbar ausweichend. Himmler verfügte immer noch über beträchtliche SS- und Polizeikräfte, und es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er das Telegramm Bormanns nicht anerkennen und sich selbst zum Nachfolger ausrufen würde. Deshalb war es für Dönitz auch wichtig, sich des Rückhalts der Wehrmacht zu versichern. Am späten Abend des 30. April wies er seinen Adjutanten Walter Lüde Neurath an, die Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht und des Wehrmachtführungsstabes, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel und Generaloberst Alfred Jodl, für den nächsten Tag nach Plön zu beordern. Wie sich die Dinge schließlich klären würden, das war, als der Tag zu Ende ging, noch vollkommen ungewiss. 1. Mai 1945. Das Scheitern des Versuchs einer Separatverständigung mit Stalin. In Berlin gingen auch nach Hitlers Tod die Kämpfe mit unverminderter Heftigkeit weiter. Der 1. Mai dämmerte herauf, erinnerte sich Oberst Hans Refior, der sich mit seinem Stab im Bendlerblock verschanzt hatte. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend rollte Geschützdonner über die Stadt, dröhnten die Einschläge der Granaten, hämmerten aus Ruinen und Häuserresten MGs und gaben mit dem Auf- und Abschwellen des Gewehrfeuers die schaurige Begleitmusik zur Bedeutung des Tages. Um 3.50 Uhr, noch mitten in der Nacht, erschien General Hans Krebs in Begleitung von Oberst Theodor von Dufing und eines Dolmetschers in Tempelhof, Schulenburg Ring 2, wo Generaloberst Wassili Tschuikow, der Befehlshaber der 8. sowjetischen Gardearmee, Quartier genommen hatte. Mit gewichtiger Miene erklärte er, »Sie sind der erste Ausländer, dem ich mitteile, dass Hitler am 30. April freiwillig von uns gegangen ist und Selbstmord begangen hat.« Tschuikow nahm die sensationelle Nachricht scheinbar ungerührt zur Kenntnis. »Das ist uns bereits bekannt«, behauptete er wahrheitswidrig. Daraufhin verlas Krebs ein Schreiben von Goebbels an den obersten Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte. Darin wurde bestätigt, dass Hitler am 30. April um 15.30 Uhr seinem Leben ein Ende gesetzt und in seinem Testament die Regierungsgewalt an Großadmiral Dönitz, Goebbels und Bormann übertragen habe. Als neuer Reichskanzler sei er, Goebbels, bevollmächtigt, in Verbindung mit der sowjetischen Führung zu treten, um Verhandlungen zwischen den beiden Mächten einzuleiten, welche die größten Kriegsverluste erlitten hätten. Mit der Krebsmission griff Goebbels eine Idee auf, die er seit Herbst 1943 wiederholt, aber vergeblich an Hitler herangetragen hatte, nämlich den Versuch zu unternehmen, mit Stalin zu einer Separatverständigung zu gelangen, um vielleicht doch noch mit einem blauen Auge aus dem Krieg herauszukommen. Dabei spekulierte er darauf, dass sich die Interessengegensätze zwischen den Westalliierten und ihrem unnatürlichen Verbündeten zunehmend verschärfen würden und die sowjetische Führung selbst geneigt sein könnte, aus der Anti-Hitler-Front auszuscheren. Wenn es nach dem Tod des Führers überhaupt noch einen Ausweg in allerletzter Minute gab, dann, so glaubte Goebbels, lag er in einem Arrangement mit der Sowjetunion. Am Abend des 30. April, nachdem die Leichen Hitlers und seiner Frau verbrannt und die sterblichen Überreste verscharrt worden waren, fand in Hitlers Arbeitszimmer im Bunker eine lange Konferenz statt, an der neben Goebbels und Bormann die Militärs Krebs, Burgdorf und Weidling, Vizeadmiral Hans-Erich Voss, der Gesandte Hevel und der Reichsjugendführer Axmann teilnahmen. Es wurde beschlossen, Generalstabschef Krebs mit der Führung der Verhandlungen zu betrauen, weil er als ehemaliges Mitglied der Militärkommission in Moskau über russische Sprachkenntnisse verfügte. Es dauerte geraume Zeit, bis die telefonische Verbindung mit dem Befehlsstand Schulkows hergestellt und Ort und Zeitpunkt des Übergangs der Parlamentäre auf die sowjetische Seite vereinbart werden konnten. Nervös ging Goebbels im Lagerraum auf und ab. Während hier früher nicht geraucht werden durfte, zündete er sich jetzt eine Zigarette um die andere an, beobachtete Arthur Axmann. Manchmal pfiff er eines seiner Lieblingslieder aus der Kampfzeit. Die übrige Gesellschaft vertrieb sich die Wartezeit bei Kaffee, Schnaps und langen Gesprächen darüber, ob man auch Selbstmord verüben oder einen Ausbruch aus dem Bunker wagen solle. Nachdem Hitler tot war, schien es, als habe sich ein Bann gelöst. Auf einmal seien aus seinen Satrapen, die auch die letzten Befehle des Führers noch umstandslos befolgt hätten, wieder selbstständig handelnde und denkende Menschen geworden, stellte Traudl Junge rückblickend fest. Erst kurz nach Mitternacht machten sich Krebs, Dufing und ein Dolmetscher auf den beschwerlichen Weg durch die Trümmer Berlins. An der vereinbarten Übergangsstelle wurden sie von Rotarmisten umringt, die sie über mehrere Stationen zum Hauptquartier Schulkows brachten. In welcher Stimmung er die deutschen Parlamentäre empfing, hat der sowjetische General in seinen Erinnerungen so beschrieben. »Glaubten denn die Anführer des Dritten Reiches jetzt, dass wir ein so kurzes Gedächtnis hatten und bereits die Millionen Toten und Abermillionen Witwen und Waisen vergessen hatten? Und die Galgen und Krematorien und Majdanek und die anderen Todeslager?« Nachdem Krebs das Schreiben von Goebbels verlesen hatte, übergab er seine Verhandlungsvollmacht sowie eine Abschrift von Hitlers Testament mit der Namensliste der neuen Reichsregierung. In den nun folgenden Verhandlungen standen sich die Positionen schroff gegenüber. Der deutsche Generalstabschef bot im Auftrag von Goebbels eine sofortige Waffenruhe an, damit die von Hitler ernannten Kabinettsmitglieder, an ihrer Spitze Dönitz, in Berlin zusammenkommen könnten, um die Lage zu beraten. Erst in einem zweiten Schritt sollte in Verhandlungen mit der Sowjetunion über eine Kapitulation der deutschen Streitkräfte eingetreten werden. General Schulkow erkannte sofort, dass es den Deutschen vor allem darauf ankam, Zeit zu gewinnen, in der Absicht, einen Keil zwischen die Sowjetunion und ihre Alliierten zu treiben. Ohne Umschweife erklärte er, dass weder ein Waffenstillstand noch separate Verhandlungen, sondern nur eine bedingungslose Kapitulation, und zwar gleichzeitig auch gegenüber den USA und England, in Frage kommen könne. In einer Verhandlungspause rief Schulkow Marschall Georgi Schukow, den Oberbefehlshaber der ersten belorussischen Front, an, um ihn über den Stand der Dinge zu unterrichten. Schukow setzte sich telefonisch mit Stalin in dessen Landhaus bei Moskau in Verbindung. Der sowjetische Diktator hatte noch geschlafen und war sichtlich ungehalten über die Störung. »Der Schuft hat also ausgespielt. Schade, dass wir ihn nicht lebend in die Hände bekommen haben«, soll er die Nachricht kommentiert haben. Nachdrücklich erinnerte er Schukow noch einmal daran, dass weder mit Krebs noch mit anderen deutschen Abgesandten über etwas anderes verhandelt werden dürfe, als über die bedingungslose Kapitulation. Gerade dazu aber waren die beiden deutschen Unterhändler nicht autorisiert. Da die Gespräche nicht von der Stelle kamen, wurde in den Morgenstunden des 1. Mai vereinbart, dass Oberst von Dufing und der Dolmetscher in die Reichskanzlei zurückkehren sollten, um Goebbels einen Zwischenbericht zu geben. Mit ihnen ging ein sowjetischer Major. Unterwegs wurde die Truppe von SS-Leuten beschossen, wobei der Major schwer verletzt wurde. Es dauerte wiederum Stunden, bevor Dufing im Bunker der Reichskanzlei eintraf und die Nachricht überbrachte, dass die sowjetische Seite auf sofortige, bedingungslose Kapitulation beharre. »Darauf werde er nie, nie eingehen«, rief Goebbels aus. Zwischen 13 und 14 Uhr kehrte auch Krebs, erschöpft vom 12-stündigen Verhandlungsmarathon, zurück und bestätigte das komplette Scheitern seiner Mission. Noch einmal empörte sich Goebbels. »Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen.« Für alle, die nicht bereit waren, der Familie Goebbels in den Selbstmord zu folgen, war nun die Stunde gekommen, um sich auf den Ausbruch aus dem Bunker vorzubereiten. Benito stieg langsam mit seinem beladenen Maultier und seiner Familie den Abhang bis zum Stadtrand hinunter. Das Maultier wusste sehr gut, was es schleppte. Es hätte auch allein das ganze Geschirr heil nach Mexiko-Stadt auf den Markt gebracht. Mexiko während des Zweiten Weltkrieges. Der Töpfer Benito verkauft sein tiefblau gemustertes Geschirr erfolgreich. Plötzlich kann er die begehrte blaue Farbe aber nicht mehr beschaffen. Beim Weitergehen sagte Benito zu seiner Frau, Es gibt kein Blau mehr. Warum? Das Land, aus dem es kommt, sagte er schließlich, liegt im Krieg. Sie fragte, was auch ihr Mann gefragt hatte. Was hat unser Blau mit dem Krieg zu tun? Als Benito erfährt, dass sein Cousin das Geheimnis der blauen Farbe kennt, macht er sich auf die Reise. Das wirkliche Blau von Anna Segers. Die Lesung bis zum 9. Oktober abrufbar in der ARD Audiothek.